Es nimmt auf. Das war dieses komische Geklepper. Das ist der Klick, heißt das. Der Klicker. Der sagt dir, der klickt einmal hoch und dann dreimal ein bisschen niedriger und dann weißt du, manchmal einen Tag drum mit 4 Schlägen. Sehr gut. Ah, oh Mann, ey. Ja, heute ist alles anders. Heute ist alles anders. Ja. Aber auch interessant irgendwie so. Wir haben ja schon mal angekündigt, es wäre komisch, wenn man bei einem heißen Wetter keine Kopfhörer auf hat. Und genau das ist heute, glaube ich, eine der größten Änderungen, weil das, dann fühlt sich Podcast machen ganz anders an, wenn man nicht seine Stimme ganz laut auf seinen Ohren und vor allem deine Stimme auch ganz laut auf den Ohren hört. Ja, nee, das Komische ist, dass wir heute nicht im Studio sind, wie sonst immer, sondern einfach mal draußen auf der Balkonie, auf Balkonien. Aber so auf einer Skala von 1 bis 1 Million, wie nice findest du es bis jetzt? Bis jetzt finde ich es sehr gut, weil hier draußen schmeckt das Bier auch viel besser. Oh ja. Oh meine ja. Meinung, ja. Auf jeden Fall. Solange das Wetter noch hält. Es scheint anscheinend heute Abend gewittert zu wollen. In Hamburg habe ich gerade die Meldung bekommen, da gewittert es schon. Aber hier dann auch irgendwann. Ich glaube, das ist so ein 5-Minuten-Gewitter, so kurz halber, also kurz vor Weltuntergang gefühlt und dann schlagartig vorbei. Aber das ist geil irgendwie. Aber ich habe auch noch Training nachher, das wäre ein bisschen blöd. Obwohl, dann kann man früher Bier trinken. Gibt es was in der Kreisliga? Gibt es da Neuigkeiten? Ja, es gibt Neuigkeiten, auf jeden Fall. Wäre das verrückt, das Kreisliga-Update vor dem eigentlichen Podcast-Intro zu machen? Das machen wir jetzt einfach mal. Die Leute werden schon sagen, wenn es die stört. Ich glaube auch. Kreisliga-Update. Ja, wie gesagt, es gibt News aus der Kreisliga, aber es gibt keine guten News. Oh. Das ist das Problem. Deswegen bin ich auch ein bisschen geknickt heute oder generell oder auch angespannt. Wegen gestern oder was? Wenn man es angespannt, ja, wegen gestern, weil gestern war eine Art Derby-Time. Okay. Ja, also, wir haben gestern gespielt in Althütte gegen Althütte. Oh. Oh. Und es fing eigentlich gut an und wir haben es 1-0 gemacht. Der ein oder andere individuelle Fehler war zum Glück noch nicht bestraft worden, deswegen haben wir dann es 1-0 gemacht. Lief eigentlich gut, aber wir haben gerade aktuell ein ganz großes Problem. Und zwar ist es das, dass wir jedes Mal, wenn wir es 1-0 schießen, innerhalb von einer Minute das 1-1 bekommen. Die letzten 3 Spiele jedes Mal. Jedes Mal und es unverdientes 1-1. Oder zu einfach dem, leichtsinnig hergegeben wieder. Ja, zu dem Zeitpunkt unverdient, aber über das ganze Spiel gesehen kann man schon so geben, auf jeden Fall. Ja, ich traue mich gar nicht, das Endergebnis auszusprechen, weil es war hoch. Es war 6-2 für Althütte. Die haben gejubelt ohne Ende und ist halt anstrengend, dann die Leute beim Jubeln zuzusehen. Und dann durch die Meute rauszulaufen in die Kabine und dann trotzdem der Kopf nicht allzu weit hängen zu lassen. Ja, ich hatte wenigstens einen Kumpel oder mein Schwager spielt bei Althütte und der hat dann wenigstens noch ein Bier vorbeigebracht auf dem Platz noch. Dann war noch okay dann. Also das hat das wieder gut gemacht. Er ist verrückt, dass ein sowas halt so direkt irgendwie mitnehmen kann und obwohl man eigentlich denkt, ja, ist ja nur ein Spiel oder keine Ahnung, trotzdem geht es einem so nah, dass man sich da dann auch die ganze Zeit drüber Gedanken macht und das einen die Grundstimmung einfach komplett verändert. Ja. Ja, das Problem ist ja, das Hauptproblem ist, dass es so eine Art 6-Punkte-Spiel war und das sagt man ja, wenn es noch wichtiger ist, die 3 Punkte zu holen, dann sagt man, das ist ein 6-Punkte-Spiel, weil wir sind auf dem Relegationsplatz. Oh. Ja, und wir haben 28 Punkte und die vor uns, der SV Steinbach, hat 33 Punkte und hätten wir das gewonnen, dann wären es nur 2 Punkte Differenz. Jetzt sind es halt 5 und es sind noch 3 Spiele zu spielen, heißt 9 Punkte zu vergeben und es sieht nicht gut aus. Vielleicht müssen wir an der Stelle einfach einen kleinen Aufruf starten, weil ich glaube, wenn ihr ein bisschen mehr Podcast-Support hättet, wird es vielleicht auch besser laufen. Also quasi einfach Leute, die vorbeikommen zu den letzten, was jetzt? 3 Termine noch? 3 Termine sind es noch. Die dann vorbeikommen und einfach des Todes anfeuern. So wie gestern beim Euro, was war das? Eurocup. UEFA Euroleague. UEFA, sag ich doch, Eurocup. Wie da waren ja auch die Fans on point. Oh ja, hast du das gesehen oder was? Ich hab's gesehen, ein Kumpel hat gefragt, der wollte mit einem, ich glaube aus dem Wohnheim oder bei der WG mit einem Kollegen gucken und die hatten kein Fernseher, kein Kabelanschluss, dann haben sie gefragt, ob ich irgendwie denn einen Stream preparen könnte. Dann habe ich gedacht, ja, wenn ich mir jetzt da schon die Mühe mache, dann gucke ich es halt auch an. Ja. So habe es ja quasi schon direkt am Start gehabt, um das auszuprobieren, ob das funktioniert. Ja, habe ich angeguckt, war richtig spannend. Ja, war richtig gut. Ich habe es danach auch noch angeschaut. Ja. Okay. Verrückt, dass dir das gefällt. Ja, ja, ich fand so das Ganze drumherum halt irgendwie geil. Ich fand es nicht so, das Spiel an sich ist ja schnell auserzählt, quasi Fußball an sich. Aber ich fand es schön zu sehen, wie quasi einfach die Hälfte vom Stadion komplett weiß war. Und die hatten einfach alle Cappies auf und deswegen sah das so crazy aus. Und manchmal hast du einfach, wenn die Moderatoren nicht gerade irgendwas gesagt haben, hast du einfach das Stadion so klar und deutlich irgendwelche Lieder schreien hören. Und das war einfach, das hat sich richtig krank angehört. Ja, generell so Fangruppierungen, gerade die Frankfurter sind ja auch... Die sind anscheinend gut organisiert, hat mir ein Kollege gesagt. Ja, die sind richtig gut organisiert. Die haben ja auch in Barcelona gespielt, ja. Diese Runde. Und da haben sie es irgendwie geschafft. Man weiß nicht wie, aber die sind irgendwie an 30.000 Karten gekommen und haben das ganze Stadion geflutet. Ich glaube, die haben den eigenen Fans dort, glaube ich, einfach die Karten für teures Geld weggekauft. So. Ja, und Barcelona wollte ja eigentlich dagegen vorgehen, dass das ja nicht sein kann. Und was ja, verkaufen Alter. Unsere Leute die Karten? Was ist ja. da los? Was ist denn da los? So wie kann das sein, dass so viele Leute Karten kaufen für das Spiel? Ja, wow. Ist geil. Also ist schon verdient. Vor allem war es halt echt... Ich dachte, jetzt guckst du dann an so und dann zocke ich noch ein bisschen und dann war einfach das Spiel irgendwann um kurz vor 12 oder so fertig. Das ging ja ewig. Ja, ja, gab es ja Elfmeterschießen. Das ist ja auch das Spannendste am Fußball, was es so gibt. Ja, da habe ich auch nie drüber nachgedacht. Ich habe eigentlich gedacht, ja, Verlängerung ist eigentlich ganz geil. Aber eigentlich, wenn du schon dann die Verlängerung quasi gesehen hast, will ich ja auch nicht, dass es aus ist. Da ist Elfmeterschießen schon eine Steigerung da dazu noch so, was Spannung angeht. Ja. Und da war es immer cool, dass sie dann auch zwischendrin einfach die Fans gefilmt haben, weil die sind ja auch, weil du hast ja die Zeit, ist ja nicht, dass du was verpasst, weil die gerade hin und her passen, da weißt du ja nie, wann das Tor fällt, aber da weißt du ja genau, jetzt hast du Zeit, kannst du wieder die Fans zeigen und so und manche, die halt echt schon mit den Nerven komplett am Ende sind und dann wieder auf den Ball drauf und dann einer nach dem anderen rein. Ja, war schon geil, ich habe richtig mitgefiebert. Ja, geil. Ich würde behaupten, dass sogar manche Fans angespannter sind als die, die den Elfmeter ballern müssen. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, ja. Allein von dem, was ich da gesehen habe, das war krass. Ja, ich hab eigentlich gleich damit auch einen kleinen Technikaufreger, weil wer das Spiel gesehen hat, hat vielleicht auch festgestellt, am Anfang haben die ja so ein bisschen angedeutet, wie so eine Halbzeitshow-Act, haben die ja getanzt mit solchen Lichtstab-Dingern. Ja. Und da ist Musik gelaufen und die Musik war quasi nicht so, dass die zu Hause auf den Boxen ausschallern, also quasi direkt durch die Lautsprecher raus, dann waren quasi nur live mit aufgenommen von dem Stadion und dadurch klang es halt richtig ruppig und da habe ich auch gedacht, Leute, das hätte auch ein bisschen mitdenken können, das ist ja zehnmal geiler gekommen, weil es halt einfach so ein Dance-Lied war und das übers Mikro abgenommen war halt nichts mehr dann, da bleibt nichts mehr übrig von dem Lied. Sowas tut weh, aber ja, beim Super Bowl machen sie es doch sogar so, dass das TV-Signal aber das richtige Audio abkriegt. Ja, hätten sie sich nur einmal bei den Profis einfach abschauen müssen. Ja. Aber da hat es am Anfang, glaube ich, dieses Jahr auch nicht so... da waren die ersten 20 Sekunden waren auch für den Arsch. Verschoben oder was war da? Ja. Also auch nicht perfekt. Ist da immer noch Steigerungspotenzial. Da muss mal eine Firma ran, die das drauf hat. Ja, echt so. Aber ich habe gedacht, RTL kann sowas. Die machen immerhin DSDS. Ja, oder Deutschland, wie heißt das? Das Supertalent. Da gibt es doch auch immer so Leute. Ist das auch RTL? Das ist auch RTL. Ja, ganz verrückt. Ja, so viel geht zum Kreisliga-Update. Ja, aber ich habe ein schwarzes T-Shirt an, aber noch geht's. Noch geht's. Ja, ja, dann mache ich noch kurz Werbung. Und zwar am Sonntag um 15 Uhr in Oberbrüden spielen wir gegen Welzheim 06. Okay. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht mit unserer Saison. Alles oder nichts. Ich bin gespannt. Ich drücke euch alle Daumen, die ich habe. Danke. Also zwei. Also zwei. Und gleichzeitig tue ich noch so die Fingers crossen. So quasi. Das macht man, glaube ich, eigentlich nicht. Jetzt hebt sich das wieder auf. Ja. Oh, dann lasse ich das. Ja, okay. Dann nehme ich das alles zurück. Cross ruhig deine Finger. Ja, dann würde ich sagen, tun wir mal die Folge nach glorreichen 10 Minuten einfach mal offiziell beginnen und du haust aufs Intro drauf. So machen wir's. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren, beziehungsweise der ersten richtigen Outdoor-Folge. Sonst waren wir immer noch, glaube ich, irgendwo drin. Wir waren immer irgendwo drin. Ich weiß nicht, ob... Ach so, ja, im Outdoor, ja. Ist das Outdoor? Nee, ist nicht outdoor. Ist in, weil du machst eine Türe zu und bist dann drin. Ist indoor. Okay. Jetzt habe ich den Namen vom Podcast gar nicht gesagt. Herzlich willkommen hier bei Carsten von Grosso. Patrick. Folge 74 will ich dazu sagen. Okay. Patrick wollte ich sagen. Patrick. Ja. Wir haben was erlebt. Wir zusammen. Wir haben was erlebt, ja. Oh. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Für euch haben wir es getestet. Ich weiß nicht, ob wir es... Ja doch, ich habe es doch gesagt letzte Woche. Alter, das gefuselt auch nicht. Stopp ich mir nicht mal ein. Hey Mann. Es ist zu spät. Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Auf jeden Fall, letzte Woche hatte ich es davon, für die, die es nicht gehört haben. Wir hatten es von einem Typ, den habe ich gesehen beim Dönermann meines Vertrauens. Der hat sich einfach einen Döner bestellt, aber in den Döner hat er sich noch Pommes reinlegen lassen und absurd. Absurde Kombi. Im ersten Moment. So. Und dann haben wir das hier erzählt und hat sich rumgesprochen und dann hatten wir am Samstag eine kleine Altpapiersammlung, wo wir auch jedes Mal beim Döner bestellen, unser Mittagessen und dann haben wir als Kollektiv einfach auch mal ein Dönes gegessen. Ja, mein Plan war eigentlich, nur allein Krischi zu überreden, den zu essen. Weil ich war mir nicht sicher, ob es geil ist. Deswegen habe ich gedacht, ja, ich stachel den so ein bisschen an und sag so, hey Krischi, nimmst du einen Pommdöner, oder? Pommdöner. Schreib auf, Pommdöner. Naja, dann ist aber du auch ein. Und dann kannst du halt nicht Nein sagen. Habe ich einfach Ja gesagt und zwar war eine gute Entscheidung. Ja, ich wollte ihn noch fragen, wie es eigentlich fandest, so richtig. So. Pommdöner? Ja. Ich weiß, also es ist so, es ist nicht, dass da dann auf einmal was drin ist, wo du denkst, nee, das gehört da eigentlich nicht rein. So ist es nicht. Ja. Es ist einfach so, okay, da ist was Neues da. Das, was ich eigentlich denke, dass ich kenne, ist jetzt ein bisschen anders, aber es ist nicht schlechter. Deswegen, es ist nicht so, wow, ich mache auf einmal Sriracha über meinen Döner drüber. Das ist ein Improvement. Aber so, da sind jetzt auf einmal Pommes drin, ist okay. Ist okay? Ja. Würdest du das nochmal machen? Ich würde es auch nochmal machen, ja. Ich habe mir überlegt, was man ganz gut machen kann, ist, wenn man einen Döner will und viel Hunger hat, macht man einfach Pommdöner. Und wenn man nur normal Hunger hat, isst man einfach einen Döner. Und dann ist es quasi, je nachdem, wie viel Hunger man hat, nimmt man einfach das eine oder das andere. Ja. So werde ich das anwenden. Was mir auch nicht mehr aus dem Kopf geht, dass wir überlegt haben, worauf man denn noch alles Pommes machen könnte. Da gibt es noch zum einen den Jufka und einen Lamachun, das ging mir nicht mehr aus dem Kopf, wie du das genannt hast, den Lamachun mit Pommes. Hey, was habe ich da gesagt? Da habe ich dir gesagt, das ist ein Pommachun. Pommachun. Und ich fand es in dem Moment so wahnsinnig gut. Ja, ich habe gerade, wo du es gesagt hast, habe ich gedacht, ja, was wäre, wenn die Pommes auch wieder irgendwo innen drin ist, um was, wo eigentlich schon was drumherum ist. Zum Beispiel wie bei einem Cordon Bleu. Das Pommes Bleu. Pommes Bleu, ja. Das ist einfach in dem, da wo eh schon Käse und Schinken ist, sind ein paar Pommes drin. Oh, ich glaube, die werden aber nicht gut. Weil die. Nee, die Pommes, sind schon fertig. Ach so, aber du kannst die da nicht reinlegen, oder? Ja, klar kann man die da reinlegen. Ja, dann musst du es ja aufmachen und dann wieder zu. Ja, okay. Ist stressig auf jeden Fall. Die Frage ist, lohnt sich der Aufwand und wer macht uns das mal? Ja. Weil den Aufwand will ich nicht betreiben, aber ich würde mich zur Verfügung stellen, das mal auszuprobieren. Ja, ich auch. Also das klingt eigentlich verrückt. Ja. Weil man könnte ja einfach auch die Pommes. Nee, ein Cordon Bleu so essen und einfach eine Pommes dazu essen. Das ist ja eigentlich gang und gäbe. Ja. Ja, deswegen weiß das ich stimmt, jetzt nicht. Das ist gar nicht so, dass wirklich was Neues dazukommt, weil eigentlich isst man das ja mit Pommes. Ja. Dann überlege ich nochmal weiter. Vielleicht fällt mir irgendwann noch was ein. Vielleicht, ja. Vielleicht ist das eine Kategorie. Ich fand generell den Tag eigentlich ganz geil, weil du hast ja gesagt, du hast die Sonnenbrillen und Stückless Party-Saison eröffnet. Habe ich, ja. Und da habe ich zum ersten Mal dich mit Sonnenbrille gesehen, habe auch direkt Kompliment gemacht. Und dann sah es immer cool aus, dich mit der Sonnenbrille, mit dieser verspiegelten Sonnenbrille und dieser Warnweste zu sehen. Weil irgendwie strahlt man da Autorität aus. Ich weiß nicht wieso, aber es funktioniert richtig gut. Du hast gesagt, ich sei der Cabo. Du bist der Cabo, ja. Du bist schon wie der Cabo. War perfekt. Sehr gut. Deswegen habe ich dich einmal bei mir mitgenommen, weil es immer funktioniert hat. Ja, es war aber wahnsinnig anstrengend. Es war genauso wie warm wie heute. Und boah, ja, man läuft richtig Zubbe runter. Was guckst du? Ich habe geguckt, ob alles passt, weil wenn ich keine Kopfhörer auf habe, dann bin ich ein bisschen, wie sagt man? Angespannt. Angespannt, ja. Aber es bewegen sich Sachen nach oben, nach unten. Ich hoffe einfach, dass alles... Ich habe beim letzten Mal schon gedacht, ich hätte aus Versehen die Folge gelöscht, weil ich sie kurz nicht gefunden habe. Oh. Ich dachte, hä? Scheiße, wo ist die Folge hin? Und dann, ist schon... Ich muss sie nur noch hochladen, ist schon im richtigen Ordner. So. Ich muss noch alles abmischen und so und habe deswegen das Projekt gesucht gehabt. Und dann war ein leeres Projekt auf, da habe ich es gelöscht, Nee, alles gut, war alles fertig. Sowas löscht man doch nicht aus Versehen. Sowas passiert doch gar nicht. Ich finde es auch, ich bin genauso angespannt, wenn ich morgens freitags aufwache und dann kommt nicht so dieses, ja, Castan Crusoe hat eine neue Folge veröffentlicht oder sowas. Wenn ich dann so, oder WordPress bringt ja, ihr Beitrag ist jetzt oder ist um 0 Uhr veröffentlicht worden und irgend sowas steht dran. Wenn das nicht kommt, dann werde ich auch mal hibbelig. Dann muss ich auch mal gleich checken, was ist da jetzt falsch gelaufen. Dann läuten die sogenannten Alarmglocken. Ja. Bin ich auf 180. Ja, ich würde noch kurz was ein Follow-up machen. Und zwar habe ich ja auch letzte Woche wieder eine Story von mir angekündigt. Und zwar stimmt die Stücklist-Party-Story. Ja. Aber die ist gar nicht so umfangreich wie die Feuerlöscher-Geschichte. Aber ich glaube, vielleicht mache ich das ja jetzt die nächsten paar Folgen, dass ich immer eine Story von mir antease. Wie alt ist die Story jetzt? Die Story ist jetzt 3 Wochen alt. Okay. Also nicht so alt wie die Feuerlöscher-Story. Man könnte sagen, brandaktuell. Könnte man sagen, ja. Und zwar hat mein bester Kumpel, der Paul, kennst du ja, hat seine Abschlussprüfung geschrieben. Und zwar hat er Groß- und irgendwas Handelskaufmann gelernt. Also einen kaufmännischen Beruf oder lernt den immer noch, aber er hat seine schriftlichen Prüfungen geschrieben und hat dann uns eingeladen auf ein Stückle, was in Blüderhausen war, was allein schon voll der Eck ist, da hinzukommen, weil Blüderhausen ist ja mit Bus und Bahn nicht zu erreichen, deswegen mussten wir... Vor allem muss man ja nicht nur hinkommen, sondern irgendwann auch wieder zurückkommen. Ja, das war das Problem. Das war dann das Problem, habe ich rausgenommen. Nee, das war nicht das Problem. Okay. Also wir hatten dann zum Glück einen Fahrer, der heißt auch Felix, Grüße an der Stelle. Shoutouts. Und der hat gesagt, ja, er fährt uns, er hat heute Abend eh nichts zu tun und ein bisschen entspannt ein Bier trinken auf einem Stückli. Es war auch gutes Wetter, das kann er sich gut vorstellen. Dann hat uns mitgenommen und wir kommen da erstmal an. Das ist ein richtig schönes Stückli gewesen, hinter der B29, also quasi direkt dran, aber es war schon noch so 200-300 Meter weg. Man hat die Autobahn gesehen, aber nicht wirklich gehört. Das war gut. Und rundherum war niemand rundherum anderes. Rundherum war gar nichts. Ich habe auch, ein Bild gemacht von meinem Kumpel Paul, wo man so ungefähr das Ambiente in den Kopf kriegt. Also War schon ein schönes Stückle. Es war ein längliches Stückle, das immer kontinuierlich der Berg nuff ging. War schön gemäht und das hatte ein richtig geiles Hüttle drauf. Also ein Stückle muss ja ein Hüttle drauf haben, sonst ist es kein Stückle. Und der Eingang war einfach in so einer Hecke. Also du hast es so von links, rechts gar nicht gesehen. Nur wenn du geradeaus drauf zugelaufen bist auf die Tür, hast du gesehen, dass in der Hecke ein Loch ist, wo eine kleine Tür drin ist. Und dann auf einmal stehst du in so einem Stücklis-Paradies mit so einem Stücklis-Paradies. Ja, das ist so ein Vordach gewesen, wo einfach so altbackene Lounge-Möbel waren, wie so auf einem Stücklis so üblich ist. Ja. Und dahinter so ein klassisches Hüttle mit so einem doppelten Boden für Bier. Oh, stark. Ja, das war stark. Und an der Wand hingen natürlich so Ausschenker, wie man meistens in so Bar hat, so Dosierer, wo automatisch der Alkohol dosiert werden kann und gezapft von der Wand. War in dem Hüttle auch ein Baustellenschild? Oder da war nicht nur ein Baustellenschild. Stark, weil das ist auch ein Muss eigentlich für ein Stückles Hüttle. Ja, auf jeden Fall. Es war auch sogar eine Baustellenleuchte da. Oh, selten. Wenn ich mich richtig erinnere. Die noch leuchtet? Ja, die hat noch geleuchtet, glaube ich. Ja, und dann ging es einfach los. Paul hat uns eingeladen und wir kommen da an. Auf einmal hieß es, ja, hier ist heute gleichzeitig einmal diese Abschlussfeier von den ganzen Leuten von dem seiner Klasse. Dann ist ein Geburtstag von einem anderen Typ, der auch gesagt hat, hey, ich feiere heute auch auf dem Stückle. Und dann kamen noch andere Leute, die haben gesagt, sie wären wegen dem Bierpong-Turnier hier. Dann waren quasi 3 Feiern gleichzeitig auf einem Stückle und das war richtig gut. Was die trimagische Stücklesfeier. Genau, weil man denkt sich eigentlich so, boah, so viele Leute, unterschiedliche Leute, aber genau das hat es ausgemacht. Weil sich einfach was was anderes war, wie das, was man kennt. Genau, weil es auf, war... Sind sie schon immer auf den gleichen Partys und das sind dann andere Leute. Ich immer auf den gleichen Partys, immer mit den gleichen Leuten und das war komplett anders. Man hat nur, ich habe nur dort Felix, der Fahrer, gekannt, der Kunesch war auch dabei und der Paul habe ich gekannt und der Rest habe ich mir alles hart erarbeitet, kennenzulernen. Oh, kannst du noch die Namen? Ich kann noch ein paar Namen, ja. Okay, stark. Also Paul, seine Homeboys in der Klasse, das ist einmal der Luca, der heißt aber nicht Luca, sondern der will Matzei genannt werden. Weiß ich nicht, warum. Weiß ich nicht, was ich mit so Leuten halten soll. Was, Matzei? Nein, das ist halt sein Spitzname. Alle nennen den so Matzei, genauso wie mich die Leute Bubi nennen. Aber wenn du quasi seinen richtigen Namen sagst, bittet er dich drum, den Spitznamen zu sagen. Nee, er sagt, hey, du kannst mich Luca Matzei nennen, wie du willst. Okay. Das ist ein sehr willkommener Weil Typ gewesen. Weil das habe ich nämlich gedacht, dass er quasi das so fordert. Ihr müsst mich so nennen und ich habe mir das ausgedacht oder so. Das wäre ein bisschen komisch. Ja. Dann gibt es einmal die Nadine, die hat kurze Haare und spielt Fußball, was verrückt ist. Nee, das ist nicht verrückt. Das finde ich nicht Wenn verrückt. Mädchen Fußball spielen, haben sie doch immer kurze Haare. Ja. Ja, also schon aber Problem. Die hatte auch eine Freundin, die Samira, die hat auch mal Fußball gespielt. Die hat lange Haare. Die hat lange Haare. Deswegen passt es nicht. So rum ist es ja. Und die haben wir hart zerfetzt in diversen Trinkspielen. Okay. Wir Boys, zumindest ich und der Kunisch. Weil wir sind geübte Flankyballspieler, wir haben das drauf. Bis auf der Paul, der kann das halt gar nicht. Und der kann hat er nicht halt, werfen oder kann er nicht trinken? Er kann nicht trinken, der ist ein richtiger Krischi. Das hast du jetzt gesagt, aber so war es. So war es auf der letzten Hochzeit, wo ich war. Ja, das war einfach nur das Ding, dass ich einfach neue Leute kennengelernt habe und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mal mit anderen Leuten abzufeiern. Oder einfach neue Leute kennenzulernen, so wo man sich gut versteht. Genau, und das war richtig cool. Also Grüße an die Leute, vielleicht hört ja einer rein. Vielleicht sollte ich das einfach mal auf meinem Insta-Account nochmal posten. Genau, du hättest dort einfach direkt solche Sticker oder so von Carstens und Gruso verteilen müssen. Wir brauchen einen Flyer. Ja, aber ein Flyer ist so, das ist dann so Dönerbudenmäßig. Das ist dann Dönerbudenmäßig. Und so eine Visitenkarte ist dann so Auto, ich kaufe dein Auto dingsmäßig. Deswegen, ich glaube, so ein Sticker, wo trotzdem vielleicht auf der Rückseite der QR-Code drauf ist, dass man direkt zur Folge oder zum Podcast kommt oder sowas. Oder ja. Gibt man halt auch kurz ein, aber es ist ein bisschen schwierig, glaube ich, einzugeben. Naja. Und aber das wäre cool gewesen. Ja, und ich habe euch sogar teilhaben lassen an der Gruppe, an der Feier, erinnerst dich? War es auch im Instagram-Status, nee. Oder was hat er? Und zwar habe ich... Du hast angerufen, ne? Nee, ich habe in die Castings eine große Gruppe, habe ich eine Sprachnummer geschickt, wo ich höchst angetrunken in Paul gefragt habe, auf einer Skala von 1 bis 1 Million, wie dicht er denn sei. Ja. Ja. Und dann hat er lallend geantwortet. Ja, der hat sehr lange gebraucht, bis er geantwortet hat auch. Er war überfordert mit der Frage oder mit der Skala. Ja, er hat sich auch über die Skala aufgeregt, aber das ist halt so. Das ist jetzt so. Der neueste Trend. 1 bis 1 Million. Ja. One out of a million. One out of a million. Führen wir das ein. So. Tragen sie in die große Welt. Ja. Ich finde es schon cool, wenn man ein bisschen präziser sagen könnte, aber irgendwie sage ich trotzdem irgendwelche Quatschzahlen. Ich bin es so nicht gewohnt, mir da ganz genau Gedanken zu machen. Oder man macht automatisch, während man die Zahl sagt, denkt man, ja, jetzt noch ein bisschen hier num und da num so und jetzt noch ein bisschen besser. Also hinten nochmal eine 9 hin, nicht eine 6. Auch wenn es die allerletzte Ziffer ist, die gar nicht tragend ist, aber man überlegt trotzdem bei der Ziffer, was man sagt. Auf jeden Fall. Gut. Ich stürze, dass es immer ausgeht hier. Ja. Ich rieche das kurz. Und ist okay, ist für alle Beteiligten. Ist okay. Ja. Batterie. Ja, dann müsste ich jetzt mal überlegen, tatsächlich, welche Story ich nächste Woche erzählen kann. Welche Sau-Story? Welche Sau-Story? Ja. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, dass ich dich aus der Pokémon-Gruppe geworfen habe, ob dir das aufgefallen Steht ist. Steht bei mir auch drauf auf der Liste. Echt? Ja. Wie sieht es denn aus, wenn wir waren quasi mitten im Gespräch und dann habe ich dich rausgeworfen. Sieht man dann als letzte Nachricht, sie wurden aus der Gruppe entfernt? Ja, man Echt? Sieht den ganzen Chat und dann Patrick Svetlik hat... Oh, da steht noch ein Name dran, ist snitcht auch noch. Ja. Wow. Hat sie aus der Gruppe geworfen. Ich dachte, ich tue dir einen Gefallen und darf dich raus. Ganz ehrlich, es war bitter nötig und ich danke dir dafür. Gerne. Ja. Ich nehme gerne Lasten von anderen Leuten ab und tue die einfach beheben. Sehr Sachen, gut. Die sie selber nicht schaffen. Ja. Sehr gut. Und du hast gesagt, hast du mir das geschrieben gehabt? Nee, du hast mir bei der APS gesagt, du hättest rumgefragt. Ich habe ja was gesucht, ich wollte ein bisschen Hilfe haben, wo ich mir aber im Nachhinein überlegt habe, wäre eigentlich gar nicht so schlau, weil höchstwahrscheinlich kriegen wir eine Spotify-Playlist und wenn ich kein Spotify habe, muss ich mir die so rüber konvertieren. Aber ich hoffe einfach, dass nicht allzu viele gekommen sind. Du hast am Wochenende gesagt, du hast eine. Ist genau. Eine mehr geworden? Es ist bei einer geblieben. Ich weiß nicht, ob du auch eine bekommen hast. Ich habe gar nichts bekommen. Ah, schade eigentlich. Aber ich habe die Mails nicht gecheckt. Vielleicht ist da eine, aber ich glaube es nicht. Aber eine reicht ja aus für uns. Eine reicht aus, ja. Und zwar haben wir ja gesagt, wir würden gerne eine Auto-Playlist haben. Ja. Dass wir die Musik, die andere Leute gerne im Auto hören, bei uns im Auto hören und einfach mal durchballern. Und da hat mir mein Arbeitskollege, der Zesche, hat mir gesagt, hey, ich habe da so eine Playlist, die heißt klassisch BMW. Die ist mir schon sehr sympathisch, ja. Direkt vom Namen her. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ja, er hat mir eine Playlist geschickt, die würde ich mit dir teilen und einfach in den Verlauf der Woche anhören. Ich weiß nicht, ob es eine Woche reicht. Ja, wenn da 500 Lieder drin sind, nett, aber wir hören uns mal. Wir machen das Beste draus. Das sind 2,5 Stunden Musik. Ja, easy. Ja. Ja, ich war die Woche schon auch ein bisschen lost, wie man heutzutage sagt. Weil, nachdem wir 2 Alben hintereinander gehört haben, habe ich mir ernsthaft überlegen müssen, morgens, wo ich im Auto gefahren bin und mit dem Fahrrad zur Arbeit, was höre ich mir jetzt an? Ja, hast keine Fahrrad-V-Playlist? Ich habe keine Fahrrad-V-Playlist, nee. Aber jetzt habe ich ja hoffentlich zumindest eine Autofahr-Playlist. Ja, das ist auf jeden Fall was. Deswegen sind wir gespannt. Wir packen es ja, oder du packst es ja besser gesagt, in die Story rein und dann könnt ihr es euch auch anhören. Ja, so mache ich's. Und dann bin ich gespannt, was andere Leute so hören, wenn sie Auto fahren. Ja, bin ich auch mal gespannt darauf. Ich hab noch nicht drüber geschaut, weil ich will es einfach auf Play drücken und dann mal schauen, was passiert. Das würde ich auch am liebsten machen. Ja. Das ist cooler, wenn man so. Hat er dazu gesagt, ob man die shuffeln muss oder ganz normal durchballern muss? Er hat gesagt, man soll die shuffeln. Man soll die shuffeln. Das ist mal bei manchen auch wichtig. Ja. Ja, cool. Ich denke, das wird gut. Danke an der Stelle an der Zesche. Danke, Zesche, du bist der Beste. Jawohl. Alles klar. Ich hab was für eine Kategorie. Aber das ist eine Kategorie, die eigentlich nicht so oft kommt. Oh, ist. Darf ich raten? Ist es eine Emoji-Kategorie? Emoji-Kategorie. Ah, geil. Mega gut. Ja, dann. Man hört das Intro und es funktioniert. Jawohl. Ich zeig dir meinen neuen Emoji, denn ganz ohne geht es auch nicht. Mach ihn rein dann in mein WhatsApp. Es war nur einer, es kommen noch so viel. Ja, gut, ey. Ja. Ich tue immer ganz gern, wenn ich irgendwas schreibe, als Satzzeichenende ein Emoji hinmachen. Vor allem in meinem WhatsApp-Status sieht man es auch immer. Ich schreibe immer irgendwas, was wichtig ist, zu dem Bild zuzuschreiben. Und dann mache ich immer irgendein passendes Emoji dahinter. Und diesmal habe ich einen gesucht, zu warten. Ja. Jemand, der wartet. Was nimmt man da? Gibt es nicht ein Emoji, wo einer so dasteht und über seinem Kopf ist eine Uhr oder bilde ich mir das wieder ein? Ich glaube, das ist so ein Mandela-Effekt. Ja, wenn man auch. Warten eingibt, dann kommt nicht eine Frau oder ein Typ, oder man kann es wahrscheinlich auswählen, der einen Gabelschlüssel in der Hand hat, weil er tut etwas warten. Ah, okay. Und dann kommt noch eine Frau oder ein Mann oder ein diverses Männchen, das einfach nur dran steht. Und jetzt kommt sogar, bei Wart kommt ein Wildschwein, das ist ja witzig. Warten. Ja, kommt einfach ein Männle. Tut das Männle warten, oder was? Check's nicht. Ich fände es so, was ich mir überlegt habe, wäre quasi einfach eine Uhr an einem Handgelenk. Oder vielleicht ein Finger, der auf seine Uhr zeigt. So drauf tippt, so. Oder ein Gesicht, das aussieht wie eine Uhr und guckt so Stier nach oben, so, wann kommt denn derjenige endlich? Oder wie auch immer. Also auf was man immer nach oben. Ja, genau. Aber das Gesicht als Uhr, das ist ganz wichtig. Nee, das ist, glaube ich, ein bisschen zu verrückt, ein Emoji. Das kriegt vielleicht Android, kriegt vielleicht den Emoji. Ja, aber hier steile These meinerseits. Bei Android-Handys, du müsst dich da ja auskennen. Ich bin Android-Enthusiast. So, da kann man doch Emojis mischen miteinander. Oh, das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe kein Chat-Programm auf meinem Android. Ja, dann musst du es einfach mal machen. Einfach ein Gesicht nehmen, mit der Uhr mischen. Oh ja. Ja, und dann mal schauen, was rauskommt. Oder jemand aus der Community macht es für uns. Oh, ja, einer mit einem Android-Handy. Der macht das und schickt es uns. Ja. Wie das verschmilzt. Oh, man kann das bestimmt auch einfach im Internet machen, aber das wäre zu einfach. Ja, das... Ja, das, was rauskommt, könnte man eigentlich nehmen. Ja, dafür ist es da. Ist eigentlich schon kein dummer Gedanke irgendwie. Weil irgendwann hat man so viele Emojis, das muss ja irgendjemand auch verwalten und die wahrscheinlich irgendwann wieder aussortieren. Und wenn man von Anfang an sagt, ja, wir haben quasi Emojis und eigentlich ist alles da und alles, was es nicht gibt, könnt ihr zumindest aus denen machen. Das wäre genau so ein Fall. Genau. Du könntest zum Beispiel, was wäre was, was gegenteilig wäre, wo aber trotzdem Sinn macht. Oh, das wird jetzt schwierig. Ich glaub, quasi wie ein mal. Engel und ein Teufel. Quasi macht ja irgendwie Sinn. Ist quasi so hin und her gerissen zwischen einer guten und schlechten Entscheidung. So zum Beispiel. Okay. Aber das kennt man ja an sich. Deswegen so was Verrücktes. So wie dieses neue Emoji. Da wollten wir auch mal drüber reden. Über dieses Wegschmelzende. Wegschmelzende. Ich hab gedacht, wir wollten über das Salutierende reden. Oder haben wir das schon? Das haben wir, glaube ich, schon angesprochen, ja, oder? Ja, haben wir, glaube ich. Oder nett. Nee, wir haben miteinander geredet, aber nicht gesagt, dass es kommt. Ja, du hast ja mal gesagt, du wünschst dir das Salutierende Emoji. Ich hab's gecallt einfach. Und zack, da ist's. Ja, was zack, da ist, das ist jetzt schon, keine Ahnung, wie lange her. Das hat sich ewig, das hätte viel früher kommen. Jetzt fehlt noch das Daumendrück-Emoji. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt halt auch noch das Warten-Emoji. Aber jetzt haben wir zum Glück ein dahinschmelzendes Emoji-Smiley-Kopf. Ganz toll. Wer weiß das braucht, nicht, was man macht. Weiß ich nicht, in welcher Situation man das ballern müsste. Ah, vielleicht auf meinem Balkon hat es gefühlt 50 Grad, ich schmelze dahin. Ja. Mein Kopf ist von dem ganzen Sach, was ich gerade machen muss, so am dahinschmelzen und dann macht man das. Mein Kopf ist malat, dann macht man das. Ja. Okay. Ja, das war die Emoji-Kategorie, ich bin fertig. Ja. Ich zeig dir meinen neuen Emoji, denn ganz ohne geht es auch nicht. Mach ihn rein dann in mein WhatsApp. Das war nur einer, es kommen noch so viel. Ja, gut, ey. Ja. Ich bin im Lotto-Business. Und ein gute Geschichte dann. Und der Jackpot ist so hoch wie nie. Okay. Also der Euro-Jackpot wollte ich nehmen. Der ist über 100. Der ist 106 Millionen. Das habe ich gesehen an der Kasse im Kaufland. Ja, richtig krass. Und ich muss mal was gewinnen. 106 Millionen. 106 Millionen. Und dafür musst du wie viel richtig haben? Alles. Mit 6 richtige plus 2 extra. Wo kommen die her? Ja, das ist nicht Standard-Lotto. Nicht das, was immer im Fernseher kommt. Nettes Lillo Billo. Nee, nicht Einstiegslotto. Nicht 6 aus 49. Ah, okay. Aber der andere wurde, glaube ich, geleert. Der war doch auch mal bei so 20, 30. Ja, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der Paul ist da auch mit drin im Lotto-Business. Und habt ihr eine Tippgemeinschaft, heißt es doch? Nee, wir wetten auch alle über andere Anbieter, deswegen ist das ganz lustig. Hey, du wettest über das, okay, ich wette über das. Vielleicht, ja, ganz verrückt. Ja, ich hoffe, da springt mal was bei raus. Okay. Ja, so viel zum Lotto-Business. Gibt noch keine Gewinne. Ja, und nächste Woche dann. Ja. Höchstwahrscheinlich. Ja, nee, dann mache ich dann keinen Podcast mehr. Habe ich dann nicht mehr nötig. Das stimmt allerdings. Verrückt. Da kann ich mir dann mein eines Bier pro Woche selber leisten, dass ich mir hier Zigarren. Ja, das, ich manchmal denke ich so, oh, der Bierkasten in der Küche geht aber schnell. Und dann denke ich, ja, der Bubi drückt auch jede Woche ein Bier, aber dass ich die anderen, keine Ahnung, zwei Drittel dann trotzdem alleine trinke, stand schon ein bisschen. Naja, ist halt Sommer. Ist echt trink Sommer. Ein Bier. Nirgends schmeckt es besser als auf dem Balkon. Ich glaube, mittlerweile staut sich die Hitze unter dem Schirm. Ja, ich glaube auch. Ich habe es gerade schon während dem Trainer gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte. Ja, das ist schon. Glaubst du, wir könnten Leute warm. Einfach mit einer 35-Minuten-Folge ins Wochenende schicken? Sind es 35 Minuten schon? Nee, aber wenn du noch für 10 Sekunden alle meine Entchen singst, dann hätten wir es. Oh. Außer du hast noch was Geiles. Was Geiles. Oh, was Geiles wird schwierig. Meine Liste ist ziemlich leer. Aber ich kann noch eins zum Lotto-Business sagen. Und zwar habe ich mal wieder ein Boni bekommen. Und zwar habe ich 20 Spiele, Freispiele in Book of War bekommen, darüber, was ich schon mal geredet habe. Das spielst du jetzt auf dem Handy einfach. Habe ich 20 Spiele bekommen und ich habe dadurch quasi diesen, wie sagt man, diesen Bonus gratis bekommen. Also ich habe durch diese 20 Freispiele mir das Geld wieder reingespielt. Deshalb, ich konnte einmal gratis Lotto spielen. Ah, okay. Ja, war gut. Das ist schon verrückt, dass man einfach mit einem einen Glücksspiel irgendeine Teilnahme an einem anderen Glücksspiel kauft. Das hört sich von vorne bis hinten für mich falsch an. Ja, ist auch. Aber es hat funktioniert und ich bin glücklich. Vielleicht gewinne ich ja jetzt. Ja, ich drücke dir die Daumen. Ja, aber es war Daumendrück-Emoji, ja, das es nicht gibt. Alles klar. Ich salutiere dann mal. Das war's ein Emoji. Ja, das Lotto-Update. Also man kann quasi jetzt ein Emoji nehmen und einen Lottoschein und das bei Android verschmelzen. Dann hätten wir das Emoji zur Kategorie. Genau. Ja gut, das war's von mir. Stark. Ich habe noch ganz viele Sachen, aber irgendwie denke ich, sind die an der Stelle gar nicht so passend. Oder ich habe es mir aufgeschrieben und muss noch dreimal überlegen, ob ich sie überhaupt sagen soll. Und zum Teil weiß ich auch gar nicht, ob ich die vielleicht sogar gesagt habe und eigentlich noch nicht abgehakt habe. Muss ich mir nochmal in einer ruhigen Sekunde Gedanken drüber machen. Das passt alles nicht. Das tut mir echt leid. Oh. Nur die eine Geschichte. Und zwar war ich ja, ich bin ja wieder in meinem Bubble, in meinem Pokémon-Bubble unterwegs, war ich unterwegs und habe einfach keine Uhr angehabt. Und das habe ich nur gemerkt, weil quasi die Luft, die am Handgelenk beim Armeschwingen so vorbei weht, war es irgendwie kalt. Also es war quasi Sommer, es hat 25, 26 Grad gehabt. Ich schwinge mit meinen Armen und denke, oh, an meinem Handgelenk ist aber ein bisschen kalt. Dann denke ich so, okay, das ist ein richtig komischer Gedanke. Ja, kenne ich aber das Gefühl, wenn man auf einmal merkt, hä, wo ist denn meine Uhr? Ich habe meine Uhr ja gar nicht dran. Habe ich das gleiche Feeling? Ich habe jetzt auch einen Uhrabdruck, weil ich ein bisschen braun geworden bin. Ja, es ist wie wenn man irgendwie in der Hosentasche merkt man es auch schnell. Wenn man quasi von wo wegläuft und dann fühlt man eigentlich den Druck immer, wo das Handy einem auf die Hosentasche gibt und wenn man es da nicht drin hat, dann denkt man auch gleich, oh scheiße, wo ist das? Ah ja, jetzt habe ich ja an die Anlage angeschlossen, dass die Leute Musik hören können, alles gut. So, aber man muss so kurz, kriegt so einen Schrecker, oh, wo ist mein Handy, wo ist meine Uhr? Ja, ist mein Schlüssel? Da habe ich noch kurz eine Anekdote zu. Und zwar heute Mittag bin ich aus dem Geschäft rausgelaufen und habe was vergessen. Aber zum Glück erinnert mich mein Handy daran, weil an meinem Schlüssel ein AirTag dran ist. Ups, Schlüssel nicht mehr in Reichweite, habe ich gemerkt. Geil, gutes Feature, habe direkt eine Meldung gekriegt, bin umgedreht, habe meinen Schlüssel geholt, bin wieder gegangen. Seitdem ich den bei dir mal gesehen habe, liebäugel ich schon auch damit, so ein Ding mir zu holen und es einfach an Schlüssel zu machen, weil bei mir ist auch so, dass zum Beispiel mein Autoschlüssel, davon gibt es einen einzigen. Eigentlich kriegst du bei BMW irgendwie 7 Schlüssel, aber irgendwann bleibt halt nur noch ein übrig. Wenn du halt der dritte Besitzer oder so bist, gibt es halt einen Schlüssel und wenn der halt weg ist, ist halt scheiße bei einem Auto. Aber ich dachte, zumindest da dann einen ranmachen und dann hat man bestimmt auch mal in so einer Situation einfach mal nicht vergessen. Ja, genau. Weil das Handy das einem sagt, weil das Handy für einen mitdenkt. So, ganz wichtig. Sehr schön. Gut, ich denke, so kann man auf jeden Fall eine wunderschöne Folge mit der Nummer 74 verabschieden. Den Umständen entsprechend müsst ihr es uns entschuldigen, dass wir jetzt, ja, nur 5, 6 Minuten ist ja gar kein Problem. Ja, also. Deswegen die letzte Frage, Bubi. Gibt's noch was? Nee, ich trinke jetzt mein Bier voll leer und genieße die Sonne. Sehr schön. Alles klar. Dann seid aus nächstem Mal wieder dabei, wenn es heißt Carstens und Crusoe, der Podcast für alle gestrandeten Menschen hier auf der Welt. Wir sind raus. Tschüss. Peace out.